Vom 28. bis zum 31. Mai berichteten die ausländischen Medien über die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der TVRK auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur, die er im Zusammenhang damit gab, dass der US-Präsident Obama die Verstärkung der nuklearen Streitkräfte der TVRK wiederum verleumdet hatte. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die Nachrichtenagentur Xinhua, die Internet-Homepages Renminbang, Panchuwang und Zhongguo Guangbowang und die Zeitung Jinghua Shibao von China, die brasilianische Zeitung Agua Verde und die Internet-Homepage des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVRK, die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die polnische Internet-Homepage der TVRK meldeten die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der TVRK in vollem Wortlaut oder in Auszügen.